schreibt da unter der Zwischenüberschrift, ist Psychotherapie unter solchen Bedingungen überhaupt möglich? Das zitiert den Richter. Ja. Und schreibt, Professor Richter aus Gießen hat am Freitag, den 10.07.1970, auf Bitte des Rektorats mit Einverständnis des SPK Dr. Huber, also so ist ja die Abkürzung SPK Dr. Huber, dessen im Rektorat kampierende Mitglieder aufgesucht. In seinem Gutachten, das er daraufhin abgegeben hat, verweist er auf die Fanatisierung der Gruppe, das ist das Stichwort, das böse Wort, das der lauwarme Horst Eberhard Richter da so unterbringt in seinem versöhnenden, auf Versöhnung getrennten, Versöhnung mit Institutionen in drängelnden Gutachten, also sie sind fanatisiert, verweist er auf die Fanatisierung der Gruppe und schreibt, Zitat Richter, der Glauben an die überragende therapeutische Qualität und an den politischen Stellenwert des Unternehmens ist unbeirrbar und für die Anhänger kaum noch diskussionsfähig. Das trifft in gleichem Maße auf die Überzeugung von der Unfähigkeit und Verdorbenheit der etablierten medizinischen Institutionen zu, denen man mit dem eigenen Modell den Kampf ansagt. Soweit Zitat Horst Eberhard Richter. Jetzt Brückner dazu in seinem Gutachten. Wenn diese Annahme zutrifft, dann hieße dies, dass Schwierigkeiten des Einzelnen und der Gruppe nach außen projiziert, also als Terminus in Anführungszeichen gesetzt, projiziert, das heißt auf einen echten oder vermeintlichen Gegner verschoben werden. Was bedeutet dieser Vorgang? Ein unheilvoller, meist von autoritären Regierungen geübter Brauch gibt eine verständnisfördernde Parallele. Wenn die inneren Schwierigkeiten ihres Landes ein unerträgliches Ausmaß erreicht haben, so suchen sie nach einem Feind, fangen außenpolitische Händel an und wenden damit die Aufmerksamkeit des Volkes von der inneren Krise ab. Was hier mit Absicht geschieht, vollzieht sich in menschlichen Gruppen oft unbewusst. Im Kampf gegen einen vermeintlichen äußeren Feind treten die inneren Konflikte, Spannungen und Ängste zurück. Sie werden auf den äußeren Konflikt verschoben und machen nach innen hin einem neuen Gefühl von Stärke in einer kämpferisch verschworenen Gemeinschaft Platz. Das gilt allerdings nur für einen Teil der Gesunden und für leichter Kranke, während seelisch schwerer Gestörte durch solche gefühlsintensiven Gruppenprozesse häufig mehr belastet als entlastet werden. Im Extremfall waren solche sozialpsychologischen Vorgänge im Kriege zu beobachten, der ein beträchtliches Absinken leichterer seelischer Erkrankungen und vor allem der Selbstmorde mit sich brachte, während das aus dem äußeren Kampf entspringende menschliche Leid ein unvorstellbares Ausmaß erreicht hat. Ob je ein Staat seine inneren Schwierigkeiten durch Ablenkung auf äußere Konflikte lösen konnte, erscheint mir daher denkbar unwahrscheinlich. Psychotherapie ist jedoch, solange innere Konflikte und Schwierigkeiten radikal nach außen verschoben werden, unmöglich. Überall auf der Welt, auch in allen sozialistischen Ländern, wird an dieser schlichten Regel festgehalten, dass seelische Krankenbehandlung und kämpferische Agitation nicht zugleich in einer Rolle möglich sind. Natürlich kann man schädliche Umwelteinflüsse, beispielsweise zum Zweck der Vorbeugung seelischer Erkrankungen, trotzdem mit geeigneten Mitteln zu beeinflussen suchen. Es bleibt noch eine letzte Frage. Wenn man irgendwo einen chirurgischen Dienst errichten wollte, so sähe sich jeder Vernünftige nach Ärzten um, die mindestens im Operieren eines Blinddarms ausgebildet sind. Rektorat und Verwaltungsrat haben aber offenbar nie bedacht, dass es im sogenannten SPK Dr. Huber niemanden gibt, der irgendeine psychotherapeutische Ausbildung hätte, obgleich in Heidelberg schon seit vielen Jahren die Möglichkeit dazu bestand. Also das ist jetzt typisch für die Intervention von Brückner, dass er versucht, soweit es geht, immanent von den selbst sozusagen gestellten Aufgaben, Postulaten einer medizinischen Versorgung, und das heißt damit auch staatlicher Institutionen, hier zu orientieren, es aber immer so wendet, dass zunächst mal die Verunmöglichung von Selbsthilfe, die Verunmöglichung von materieller Ausstattung, von Bedingungen, von materiellen Mitteln, die diese Staatlichkeit eben bedingt oder für diese Staatlichkeit verantwortlich ist, in den Fokus der Kritik gerückt werden und dann von da aus geprüft wird, ja, ob gefälligst bestimmte Mittel zur Verfügung gestellt werden, wobei die Autonomie der, in dem Fall Patienten, gewahrt wird. Und nicht, wie Horst Eberhard Richter das sofort empfiehlt, die Patienten auf Kooperation, also auf bedingungslose Kooperation mit den Eigentümern der Mittel, in dem Fall der medizinischen Mittel, der Ärzte, der Ausstattung und so weiter, dahin gedrängt werden, sich mit denen gefälligst zu versöhnen und da gefälligst zu Kreuz zu kriechen. Also das zeigt auch die List, die der Brückner immer wieder an den Tag legt, wenn es darum geht, im unmittelbaren politischen Handgemenge mit Institutionen eine Linie zu verfolgen, die Autonomie und ich würde sagen die Autoplastik im Sinne jetzt von im Wortsinn Selbstformung, Selbstumformung auch der Psyche in dem Fall, eine Psyche, die dann ein übermäßiges Maß von Unlust oder von Leiden, mit Freud gesprochen, aufheben könnte, ja, statt eine Alloplastik, also von außen fremdbestimmte, von den anderen, von den Institutionen, von Staat und Kapital fremdbestimmte Formung oder Mullung oder Manipulation, ja, über sich ergehen zu lassen. Da ist Brückner immer auf der Seite dieser Autoplastik und dieser Autonomie der Patienten, und das ist der Unterschied zu Horst Eberhard Richter. Und ich denke, man könnte jetzt mal auch vielleicht die Kurve, ohne jetzt weiter bei dem Gutachten, wo er auf Lacan, auf die Antipsychiatrie-Bewegung, soweit sie sich damals in Italien, in USA, Lange zum Beispiel, wird da von ihm zitiert, der so ein Antipsychiatrie, könnte man sagen, Theoretiker und Praktiker in den USA damals war, Ende der 60, also schon in den 60ern und auch in den 70er Jahren noch, die zitiert er, die zieht er als Wehrsleute heran und bringt also, fährt da theoretisch sehr viel auf, um immer auf diese Selbstbetätigung, auf diese Selbsthilfe und auf die Autonomie der sogenannten Kranken oder der Patienten hinzu argumentieren und die sozusagen gegen den institutionellen Zugriff, jetzt in dem Fall Universitätskliniken, Psychiatrie, staatliche Institutionen, die dagegen zu stärken und zu verteidigen, auch wo er konsidiert, ganz nüchtern, die Leute sind so in eine Paranoia, würde man heute einfach platzig sagen, reingetrieben, ja, dass sie klar unter solchen Bedingungen dann, dass sich das verhärtet. Und dieser Verhärtungsprozess, diesen Prozess, wo eine äußere Quarantäne, eine Isolierung, ein Abschneiden und ähnliche Ausdrücke benutzt Brückner dann in der Analyse, wie auch die linke Szene in Heidelberg, die linke Szene in jenen Jahren auf so etwas wie das SPK reagiert hat, das bezeichnet als eine Isolierung, also eine Projektion, die ebenfalls gerade von der Linken entgegen einer sozusagen Solidarisierung wie ein Cordon sanitaire gegen diese Selbsthilfeversuche und auch die Öffnungsversuche ganz stark, strategische und taktische Öffnungsversuche des SPK in verschiedenen Schüben, ja, diese Quarantäne, die darum gelegt worden ist, dass das genau von den Institutionen, von der partikularistischen deutschen Linken jener Jahre, dass diese Isolierungstaktik genau zu solchen Projektionen, zu einem Verschärfen sozusagen der Krankheitssymptome geführt hat, zu einer Verkapselung und zu einer Rigidisierung. Und das wäre dann wieder, da könnte man jetzt erstmal dieses Gutachten verlassen, das kann man sich durchlesen, im Einzelnen jeder argumentiert, aber man könnte jetzt eigentlich zurückkehren auch zu dieser Darlegung, wie er sich diesen Prozess der Öffnung und der Schübe, der Isolierung, Verkapselung in einer Wechselbedingtheit der Linken, der Institutionen und des SPK selber in seinen Öffnungsversuchen bis hin zur Zugrunderichtung des SPK durch die Prozesse und so weiter, die Kriminalisierung, Anpassungen, wo er sogar von Verrat spricht, so werden Verräter produziert, indem die Leute dann sozusagen weichgekocht worden sind zum Teil. Diesen Prozess schildert er ebenso akribisch der 1973. Vielleicht könnte man da jetzt zurückkehren.